ihr die schwarz-gelbe Fahnen, schwarz-gelbe Fahnen, schwarz-gelbe Fahnen. Schwarz-gelbe Fahnen, schwarz-gelbe Fahnen, schwarz-gelbe Fahnen, wow! Schwarz-gelbe Fahnen, schwarz-gelbe Fahnen, schwarz-gelbe Fahnen. Schwarz-gelbe Fahnen, schwarz-gelbe Fahnen, schwarz-gelbe Fahnen, wow!